Ich würde ja gern etwas anderes vorschlagen. So etwas Wohlklingendes wie Bildung oder Chancen. Etwas, das niemanden schockiert und niemandem wehtut. Aber Bildung und Chancen sind nichts wert, wenn sie auf Armut treffen. Mehr Geld ist die eine grundlegende Forderung, die man an eine neue Sozialhilfe und an eine Gesellschaft stellen muss, die den Anspruch hat, gerecht zu sein. Denn gegen Armut hilft nur Geld. Hätte ich nach dem Abitur nicht Stipendien bekommen, wäre ich heute eine andere. Ich hätte andere Entscheidungen getroffen, ängstlichere Entscheidungen, schlechtere Entscheidungen. Ich hätte andere Fächer studiert, sichere Fächer. Ich hätte sowieso kürzer studiert. Ich hätte mich nicht getraut, nach München zu ziehen oder nach Berlin. Ich hätte dieses Buch nie geschrieben. Ich wäre kein schlechterer Mensch, wenn ich heute in einer Lokalredaktion im Ruhrgebiet säße. Eventuell wäre ich sogar ein ähnlich glücklicher Mensch. Aber ich wäre dort, weil meine Eltern arm sind und weil das meine Möglichkeiten begrenzt hätte.